Im Süden Chinas haben sich Bewohner eines Dorfes heftige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Auf Amateuraufnahmen sind Steine werfende Protestierer zu sehen und Polizisten in Kampfmontur, die mit Tränengas schießen. Die Bilder stammen aus dem Dorf Wukan in der südchinesischen Provinz Guangdong. Als Reaktion auf die heftigen Proteste gab es in der Nacht Razzien und Festnahmen in dem Fischerdorf. Wukan gilt seit Jahren als Inbegriff der Rebellion in China. Die Bewohner geraten immer wieder wegen illegaler Enteignungen mit der Staatsmacht aneinander. Die Proteste jetzt hat ein Gerichtsurteil aus der vergangenen Woche ausgelöst. Lin Zhuyen, der beliebte Bürgermeister Wukans, muss für 3 Jahre ins Gefängnis wegen Korruption. Menschenrechtler sprachen nach dem Urteil allerdings von einem unfairen Schauprozess. Die chinesische Spezialpolizei reagiert mit Härte auf die neuen Proteste in Wukan. Sie hat die Ortschaft inzwischen komplett abgeriegelt. Ausländische und Hongkonger Medien berichten über die Vorfälle. In der von der chinesischen Staatsführung kontrollierten Presse wird das Ganze hingegen so gut wie totgeschwiegen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte heute eine kurze Meldung, in der es heißt, 13 Menschen wurden in Wukan festgenommen wegen Störung der öffentlichen Ordnung und wegen Aufrufes zu illegalen Versammlungen.